Deutschlandfunk. Corso. Vor knapp 40 Jahren hat der junge Sam Raimi die Geschichte von vier Freunden verfilmt, die in einer Hütte im Wald mit dämonischen Kräften ringen. The Evil Dead oder Tanz der Teufel wurde schnell zum Kultfilm mit zwei Fortsetzungen, einem Reboot und zuletzt einer Fernsehserie. Raimi wurde erfolgreicher Regisseur, der unter anderem drei Spider-Man-Filme drehte, Hauptdarsteller Bruce Campbell zum B-Movie-Star. In Deutschland allerdings verschwand Tanz der Teufel nach kurzer Zeit aus Kinos und Videotheken, weil er als jugendgefährdend galt. Nun ist er bei Sony Home Entertainment neu und ungekürzt auf DVD und Blu-ray erschienen, mit FSK-Freigabe ab 16. Kai Löffler über einen Film und ein Genre mit einer schwierigen Geschichte. Das Böse erwacht in den Wäldern und für den jungen Ash und seine Freunde, die sich auf ein ruhiges Wochenende eingestellt hatten, verheißt das nichts Gutes. Aber sowas passiert eben in Horrorfilmen, wenn man alle Warnungen in den Wind schlägt und im Keller einer verlassenen Hütte ein mysteriöses Tonband abspielt. Durch lautes Sprechen dieser Formeln erhalten die Dämonen den Befehl aufzuwachen. So ergreift ein dämonisches Wesen der Reihe nach Besitz von den vier Teenagern und verwandelt sie in bösartige, mordlustige Kreaturen. Der Horrorfilm Tanz der Teufel ist eine Legende, ein Name, den sich Generationen auf dem Schulhof zugeraunt haben, wo verschlissene Videobänder die Runde machten. Offiziell kaufen oder ausleihen konnte man ihn nicht, denn Tanz der Teufel war hierzulande verboten. Seine Wurzeln hat das Horrorkino im expressionistischen deutschen Stummfilm. Trotzdem hatte es das Genre gerade hierzulande in den letzten Jahrzehnten schwer, sagt Dr. Markus Stiegelegger, Professor für Film in Berlin und Autor von Terrorkino und Grenzkontakte. Diese Filme wurden dann in den folgenden Jahren immer wieder als so eine Art Verrohung des internationalen Kinos gesehen. Extreme Horrorfilme wurden damals gerne indiziert oder gar beschlagnahmt. Alles im Namen des Jugendschutzes, obwohl oder gerade weil die Zielgruppe vieler Horrorfilme Teenager waren. In Amerika würde niemand in Frage stellen, dass ein Film wie Nightmare on Elm Street eigentlich sich an 15-, 16-Jährige richtet. Und genau das ist aber die Argumentation, warum diese Filme in Deutschland dann so verfolgt wurden. Kunstwerke sind gesetzlich vor einem solchen Verbot geschützt. Aber genau dieser künstlerische Anspruch wurde dem Horrorkino lange Zeit abgesprochen. Dabei setzen sich Horrorfilme gerne mal mit soziopolitischen Themen auseinander, werden zur Analogie für Krieg oder Konsumsucht und spielen auf immer wieder neue Arten mit menschlichen Urängsten. Und diese Auseinandersetzung erfordert natürlich Geschick und Intelligenz. Von daher wird in der Diskussion der Horrorfilm immer mal wieder unterschätzt. Aber das hat sich tatsächlich in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuierlich verändert. Und man findet eine größere Akzeptanz und ja auch eine Bewunderung für die Mittel dieses Genres. Viele der ehemals indizierten und beschlagnahmten Filme sind deshalb auch wieder erhältlich. Einige, zum Beispiel der erwähnte Nightmare on Elm Street, demnächst Hellraiser und eben nun auch Tanz der Teufel, sogar mit einer damals komplett undenkbaren Freigabe ab 16. Denn viele neuere Horrorfilme sind in der Gewaltdarstellung wesentlich extremer geworden, sodass Filme wie Tanz der Teufel im Vergleich geradezu altbacken aussehen. Oh mein Gott! Dass unsere Toleranz für schreckliche Bilder so sehr gestiegen sei, weil wir als Gesellschaft verrohen, diese Erklärung kratze allerdings nur an der Oberfläche, sagt Markus Stiegelegger. Nach veröffentlichten Statistiken ist es ja so, dass die Gesellschaft offenbar friedlicher geworden ist, dass wir eine niedrigere Verbrechensrate mittlerweile haben. Aber ich glaube, was sich verändert hat, ist die gesellschaftliche Wahrnehmung von zum Beispiel Gewaltverbrechen. Also vieles wird als extrem drastisch wahrgenommen, weil es über die neuen Medien, über das Internet vor allem, sehr nah herangerückt wird an die Menschen. Und diese veränderte Wahrnehmung von gesellschaftlicher Realität, die wesentlich aggressiver erscheint mittlerweile, die wird in Filmen ganz aktiv reflektiert. Was in den 50er Jahren das Publikum schockierte, läuft heute im Nachmittagsprogramm. Und der Horror der 80er hat seinen Schrecken verloren. Auch für die Jugendschützer. Unsere Bilder sind blutiger denn je. Jugendliche werden im Internet, in den Medien mit deutlich mehr Gewalt konfrontiert als früher und die FSK reagiert auf diese Veränderung. Was früher ab 18 indiziert oder gar verboten war, ist heute oft ab 16 freigegeben. Und wenn man im Vergleich die beiden Filme The Tanz der Teufel, Evil Dead im Original und eben das Remake Evil Dead, das vor wenigen Jahren ja herauskam, betrachtet, dann fällt ja schon auf, wie harmlos eigentlich der ursprüngliche beschlagnahmte Film ist faktisch, der jetzt ab 16 freigegeben wurde und wie drastisch dagegen der neue Film anmutet.